Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Der baden-württembergische Kultusminister Andreas Stoch erfuhr gestern in aller Herrgottsfrühe davon, dass die Bild-Zeitung ihn zum Verlierer des Tages gekürt hatte. Mir wurde es heute Morgen schon nicht gepostet, sondern ganz seriös per SMS geschickt. Und Minister ist Andreas Stoch, weil er trotzdem versucht, ernst und bei der Sache zu bleiben. Stoch ist gelernter Jurist und daher war für ihn die Handreichung, die sein Ministerium Mitte des Monats an alle Lehrer im Lande verschickt hat, nichts weiter als eine Selbstverständlichkeit. Denn in der Handreichung steht nur, was schon lange geltendes Recht ist. Das Thema fällt nicht vom Himmel. Das Thema treibt insbesondere den Datenschutzbeauftragten des Landes bereits seit einiger Zeit um. Er hat ja vor einigen Jahren mal die Schulen als datenschutzrechtliches Notstandsgebiet bezeichnet. Ich glaube, das sollte Anlass sein, über verschiedene Anregungen nachzudenken. In der Handreichung jedenfalls steht, in schönstem Beamtendeutsch, aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die Verwendung von sozialen Netzwerken für die dienstliche Verarbeitung personenbezogener Daten generell verboten. Hierunter fällt jegliche dienstlichen Zwecken dienende Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften sowie zwischen Lehrkräften untereinander. Ferner das Speichern von personenbezogenen Daten jeder Art auf sozialen Netzwerken. Und dafür gibt es nach Meinung des Ministers eine ganze Reihe von Gründen bzw. eine ganze Reihe von Situationen, die es in Schulen nach seiner Überzeugung nicht geben sollte. Fall Nummer 1. Dass zum Beispiel manche Lehrer ihre Hausaufgaben über Facebook an ihre Schüler übermitteln. Dadurch zwinge ich natürlich Schüler, dieses Medium auch zu nutzen, die das vielleicht gar nicht wollen oder deren Eltern das nicht wollen. Das ist problematisch. Und noch problematischer ist für Stoch Fall Nummer 2. Wenn auf Basis dieser Medien dann mit personenrelevanten Daten gearbeitet wird, also ich sage jetzt mal mit Zensuren oder Ähnlichem. Problem dabei jeweils, Facebook, Google+, StudiVZ, Twitter oder andere haben ihre Server außerhalb der EU, müssen sich daher weder an deutsche noch an europäische Datenschutzrichtlinien halten und sind daher schlicht nicht geeignet für den Dienstgebrauch. Etwas anderes räumt Stoch auf Nachfrage aber ein, seien regionale soziale Netzwerke, wie im Raum Stuttgart das Netzwerk Quick, dessen Server in Deutschland steht und das sich deshalb an den Datenschutz halten muss und das folglich auch von Lehrern und Schülern genutzt werden könne. Und im Übrigen ist der Minister, der selbst auf Facebook nicht aktiv ist, der Überzeugung: An den Schulen ist Kommunikation auch möglich ohne die Nutzung von sozialen Netzwerken. Genau das allerdings bezweifeln die Kritiker von Stoch. Von gestern nennt die Bild-Zeitung die Handreichung aus dem Ministerium und die Junge Union ätzt. Diese neue Regelung spricht für eine rückwärtsgewandte Politik der grün-roten Landesregierung. Facebook und andere soziale Netzwerke sind die Lebenswirklichkeit junger Menschen. Dass dann gerade Lehrerinnen und Lehrer von diesen Portalen ferngehalten werden sollen, trägt nicht zu einem umsichtigen Umgang mit sozialen Netzwerken bei. Und auch im Netz wird heftig geklagt, dass das Ministerium mit der Leitlinie weit entfernt von der Lebenswirklichkeit junger Menschen sei. Der Jurist Stoch entgegnet allerdings recht gelassen, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken eine Frage der Abwägung sei. Eine Abwägung auf der einen Seite von Datenschutz und auf der anderen Seite von, ich sage jetzt mal, frei kursierenden Informationen. Die Diskussion haben wir auf verschiedenen Ebenen, die haben wir aber eben auch in der Schule. Und ich kann dann nur die aktuelle rechtliche Situation wiedergeben. Da kann sich die Schule auch nicht als Trendsetter betätigen wollen. Wir müssen auf die rechtliche Situation hinweisen. Und die sei eben so, wie sie sei. Und wenn sie sich ändern soll, dann sei der Gesetzgeber gefragt, also Landtag oder Bundestag. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum die Kritik aus dem politischen Raum an dem Facebook-Verbot ziemlich verhalten bleibt. Die Landtags-CDU als größte Oppositionsfraktion hält sich zurück und verweist auf die Junge Union. Und auch Alexander Salomon, netzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, hat nur sehr vorsichtige Anmerkungen zu Stochs Handreichung. Es sei lebensfern, jegliche Kommunikation über soziale Netzwerke zwischen Lehrern und Schülern zu unterbinden, so Salomon, denn die Kommunikation über die Kanäle gehöre ganz einfach zum Alltag fast aller Schüler und vieler Lehrer. Allerdings will auch Salomo nicht, dass Schüler gezwungen werden, sich bei Facebook anzumelden, um an ihre Hausaufgaben zu kommen, und personenbezogene Daten wie Noten gehören auch für ihn nicht ins Netzwerk. Ähnlich die Lehrergewerkschaft GEW. Kommunikation über Facebook ist okay, sagt Landesvorsitzende Doro Moritz, aber die Schule darf niemanden in ein soziales Netzwerk zwingen. Und ansonsten begrüßt die Gewerkschaft die Handreichung, denn tatsächlich habe es in den vergangenen Monaten vielfach Verunsicherung über den Umgang mit Facebook in Schulen gegeben.